Fucker. La la la la. La la la la la la la. La la la la. La la la la la la la. Die Welt ist schön, die Welt ist schön, die Welt ist schön. Die Welt ist schön, die Welt ist schön. Ja? Funke. Die Welt ist so schön, dass ich kotzen möchte. La! Funke. Motherfucker. Motherfucker. Thank you.